dann? Was danach? Erstmal schiffen. Und was dann? Bisschen spliffen. Und zum Schluss? Sag ich doch kiffen. Ich will doch nur chillen. Am besten ganzen Tag. Ich will doch nur chillen. Ist alles, was ich sag. Ich will doch nur chillen. Ich will doch nur chillen. Ich will doch nur chillen. Ist das, was ich mag. Scheißegal, welche Jahreszeit. Ich bin breit. Ich guck auf die Uhr und es ist jetzt zu weit. Ich war los mit dem Bike durch die Stadt. Ich muss zu dem Meeting, weil ich kein Dorf hab. Zum Glück hat alles geklappt. Ich habe meinen Stopp. So wie immer. Außer die Preise, die werden immer schlimmer. Aber das wissen wir alle. Seid nicht so schlecht drauf. Ihr seht doch, dass ich das Zeug noch gut drauf. Ich weiß doch, wie es früher meinen ersten Kopf war. Übermütig geflucht und ich kam überhaupt nicht klar. Aber das war mir scheißegal. Ich wollte noch eins. Homie, mach Gemische, bitte hau rein. Meine Augenringe waren dick und liegen auf dem Boden. Mühselig hab ich sie mir hinterhergezogen. Aber auch egal, ich zieh an dem Joint. Seit diesem Moment ist Lucy wie mein bester Freund. Ich will doch nur chillen. Am besten ganzen Tag. Ich will doch nur chillen. Ist alles, was ich sag. Ich will doch nur chillen. Ich will doch nur chillen. Ich will doch nur chillen. Ist das, was ich mag. Ich muss ein Blunt rauchen gehen. Was ist da dann so schwer zu verstehen? Nur weil man das eigentlich nicht macht, werd ich von dir ausgelacht. Das ist nicht richtig, Mann. Nein? Also fang gleich damit an. Nein, natürlich, auf jeden. Du willst es auch erleben. Diese heilige grüne Pflanze kann es dir geben. Damit hast du genug Power, deinen Stress wegzuheben. Du musst es machen und wird an den Decken niederkacken. Auf deinen Kopf und das tut weh. Das kannst du mir glauben. Du weißt nur, die Realität kann dir die Energie rauben. Bau ein Joint, zieh durch. Bau ein Blunt, zieh durch. Sei ein Freund, zieh durch. Hauptsache du ziehst einen durch. Ich will doch nur chillen. Am besten ganzen Tag. Ich will doch nur chillen. Ist alles, was ich sag. Ich will doch nur chillen. Am besten ganzen Tag. Ich will doch nur chillen. Ist alles, was ich sag. Ich will doch nur chillen. Ich will doch nur chillen. Ich will doch nur chillen. Ist das, was ich